Abschnitt 7 aus Die drei Musketiere, Band 1. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Die drei Musketiere, Band 1. Von Alexandre Dumas, übersetzt von August Zoller. Kapitel 7. Das Hauswesen der Musketiere. Als sich D'Artagnan außerhalb des Louvre befand und mit seinen Freunden über die Verwendung seines Anteils an den 40 Pistolen beratschlagte, riet ihm Athos, ein gutes Gastmahl im Fichtenapfel zu bestellen, Porthos einen Lakai zu nehmen und Aramis sich eine anständige Geliebte zu verschaffen. Das Mahl wurde an demselben Tage ausgeführt, und der Lakai servierte dabei. Das Mahl hatte Athos bestellt, den Lakai hatte Porthos geliefert. Dieser war ein Picarde, den der glorreiche Musketier an demselben Tage und aus dieser Veranlassung auf dem Pont de la Tournelle anwarb, während er in das Wasser spuckend Kreise machte. Porthos behauptete, diese Beschäftigung sei ein Beweis einer überlegenden und kontemplativen Organisation und nahm ihn ohne weitere Empfehlung mit sich. Das vornehme Aussehen dieses Edelmanns, für dessen Rechnung er sich angeworben glaubte, hatte Planchet, dies war der Name des Picarden, verführt. Es trat eine kleine Enttäuschung bei ihm ein, als er sah, dass der Platz bereits durch einen Zunftgenossen namens Mousqueton besetzt war und Porthos ihm eröffnete, dass sein Hausstand, so groß er auch wäre, zwei Bedienten nicht zuließe und dass er in den Dienst von D'Artagnan treten müsste. Als er aber dem Mahle beiwohnte, das sein Herr gab, und diesen bei der Bezahlung eine Handvoll Gold aus der Tasche ziehen sah, hielt er sein Glück für gegründet und dankte dem Himmel, dass er ihn habe in die Hände eines solchen Krösus fallen lassen. In dieser Meinung beharrte er bis nach dem Festmahle, von dessen Abhub er ein langes Fasten wieder gut machte. Aber die Chimären Planchets verschwanden, als er abends das Bett seines Herrn machte. Dieses Bett war das einzige in der Wohnung, welche aus einem Vorzimmer und aus einem Schlafzimmer bestand. Planchet schlief im Vorzimmer auf einer Decke, welche dem Bette von D'Artagnan entzogen wurde und worauf dieser von nun an Verzicht leistete. Athos besaß einen Bedienten namens Grimaud, den er für seinen Dienst auf eine ganz eigentümliche Weise dressiert hatte. Er war sehr schweigsam, dieser würdige Herr, wohlverstanden, wir sprechen von Athos. In den 5 oder 6 Jahren, die er im vertrautesten Umgang mit seinen zwei Gefährten Porthos und Aramis lebte, erinnerten sich diese wohl ihn lächeln, aber nie lachen gesehen zu haben. Seine Worte waren kurz, ausdrucksvoll, sie sagten immer das, was sie sagen wollten und nicht mehr. Keine Ausschmückungen, keine Stickereien, keine Arabesken. Seine Rede war eine Tatsache ohne irgendeine Episode. Obgleich Athos erst 30 Jahre zählte und ein Mann von großer körperlicher und geistiger Schönheit war, kannte doch niemand eine Geliebte von ihm. Er sprach nie von Frauen, er hielt jedoch auch niemand davon ab, in seiner Gegenwart von ihnen zu sprechen. Obgleich man leicht wahrnehmen konnte, dass diese Art von Unterhaltung, in die er sich nur mit bitteren Worten und menschenfeindlichen Bemerkungen mischte, ihm ganz besonders unangenehm war. Seine Zurückhaltung, sein herbes Wesen, seine Stummheit gaben ihm beinahe das Aussehen eines Greises. Um von seinen Gewohnheiten nicht abgehen zu müssen, hatte er Grimaud daran gewöhnt, ihm auf eine einfache Gebärde, auf eine einzige Bewegung seines Mundes zu gehorchen. Nur in höchst wichtigen Fällen sprach er mit ihm. Grimaud, der seinen Herrn wie das Feuer fürchtete, obgleich er für seine Person eine große Anhänglichkeit und für seinen Geist eine große Verehrung hegte, glaubte zuweilen, vollkommen verstanden zu haben, was er verlangte, eilte, den erhaltenen Befehl auszuführen und tat gerade das Gegenteil davon. Dann zuckte Athos die Achseln und prügelte Grimaud, ohne in Zorn zu geraten. An solchen Tagen sprach er ein wenig. Porthos hatte einen Charakter, der, wie man bereits bemerken kann, dem von Athos gerade entgegengesetzt war. Er sprach nicht nur viel, sondern er sprach auch laut. Es war ihm indessen, um ihm Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, wenig daran gelegen, ob man ihm zuhörte oder nicht. Er sprach, weil es ihm Vergnügen machte, zu sprechen und sich zu hören. Er sprach von allen Dingen mit Ausnahme der Wissenschaften. In dieser Hinsicht nahm er einen eingefleischten Hass zum Vorwand, den er, wie er vorgab, seit seiner Kindheit gegen die Gelehrten hegte. Er hatte kein so vornehmes Aussehen wie Athos, und das Gefühl seiner niedrigeren Stellung in Beziehung auf das Äußere machte ihn am Anfang ihrer Verbindung oft ungerecht gegen diesen Edelmann, den er sodann durch seine glänzende Toilette zu überbieten sich bemühte. Aber mit seiner einfachen Musketierkasacke und einzig und allein durch die Art und Weise, wie er den Kopf zurückwarf und den Fuß vorsetzte, nahm Athos sogleich wieder den ihm gebührenden Platz ein und verwies den pomphaften Porthos auf den zweiten Rang. Porthos tröstete sich damit, dass er das Vorzimmer des Herrn von Treville und die Wachtstuben des Louvre mit dem Geräusche seines Glückes bei Frauen erfüllte, wovon Athos nie sprach. Und nachdem er vom Bürgeradel zum Kriegsadel, von der Rubine zur Baronin übergegangen war, handelte es sich im gegenwärtigen Augenblicke bei Porthos um nichts Geringeres als um eine fremde Prinzessin, die ihm ein ungeheures Wohlwollen kundgegeben hatte. Ein altes Sprichwort sagt, wie der Herr, so der Diener. Gehen wir also vom Diener von Athos zum Diener von Porthos, von Grimaud zu Mousqueton über. Mousqueton war ein Normann, dessen friedlichen Namen Boniface sein Herr in den unendlich klangreicheren und kriegerischeren Mousqueton verwandelt hatte. Er war in den Dienst von Porthos unter der Bedingung getreten, nur mit Kleidern und Wohnung, aber dies auf eine prachtvolle Weise versehen zu werden. Er verlangte nur 2 Stunden täglich, um sich einer Industrie zu widmen, mit deren Ertrag er seine übrigen Bedürfnisse bestreiten wollte. Porthos hatte den Handel angenommen. Die Sache stand ihm auf diese Art ganz gut an. Er ließ Mousqueton Wemser aus seinen alten Kleidern und abgetragenen Mänteln zuschneiden und mit Hilfe eines gescheiten Schneiders, der den alten Röcken durch Wenden ein neues Ansehen verlieh und dessen Frau man im Verdacht hatte, sie veranlasse Porthos etwas von seinen aristokratischen Gewohnheiten herabzusteigen, spielte Mousqueton im Gefolge seines Herrn eine ziemlich gute Figur. Was Aramis betrifft, dessen Charakter wir hinreichend geschildert zu haben glauben, einen Charakter, den wir überdies, wie den seiner Gefährten, in seiner Entwicklung verfolgen können, so hieß sein Lakai Bazin. Da sein Herr Hoffnung hatte, eines Tages in den geistlichen Stand einzutreten, so war er immer schwarz gekleidet, wie dies der Diener eines Geistlichen sein soll. Er war ein Berrichon, Fußnote aus Berry, Ende der Fußnote, von ungefähr 35 bis 40 Jahren, sanft, friedlich, fett, pflegte in den Mußestunden, die ihm sein Herr ließ, fromme Bücher zu lesen und speiste, streng genommen, für 2 zu Mittag, wobei er sich übrigens mit wenigen Schüsseln begnügte, diese aber mussten vortrefflich zubereitet sein. Im Übrigen war er stumm, blind, taub, aber von feuerfester Treue. Nun, da wir die Herren und die Diener wenigstens oberflächlich kennen, wollen wir zu den Wohnungen der Einzelnen übergehen. Athos wohnte in der Rue Ferou, 2 Schritte vom Luxembourg. Seine Wohnung bestand aus 2 kleinen, sehr reinlich ausgestatteten Zimmern in einem möblierten Hause, dessen noch sehr junge und in der Tat noch sehr hübsche Wirtin vergeblich mit ihm liebäugelte. Einige Überreste großer ehemaliger Herrlichkeit glänzten da und dort an den Wänden dieser bescheidenen Wohnung. Ein reich demaszierter Degen zum Beispiel, der seiner Form nach aus der Zeit Franz des Ersten herrühren mochte und dessen mit kostbaren Edelsteinen inkrustierter Griff wohl 200 Pistolen wert war. Dennoch hatte sich Athos selbst in seinen größten Verlegenheiten nie herbeigelassen, ihn zu verkaufen oder zu verpfänden. Dieser Degen war lange Zeit ein Gegenstand sehnsüchtigen Trachtens von Porthos gewesen. Porthos hätte 10 Jahre seines Lebens für den Besitz dieses Degens gegeben. Als er eines Tages Rendezvous mit einer Herzogin hatte, versuchte er es, ihn von Athos zu entlehnen. Ohne ein Wort zu sprechen, leerte Athos seine Taschen, suchte er alle seine Juwelen zusammen, Börsen, goldene Nadeln und Ketten, alles bot er ihm an, aber von dem Degen sagte er wäre an seine Stelle befestigt und sollte diese nur verlassen, wenn sein Herr selbst seine Wohnung verlassen würde. Außer diesem Degen besaß er noch ein Porträt, einen vornehmen Mann aus der Zeit Heinrichs III., in äußerst eleganter Tracht und mit dem Heiligen Geistorden darstellend. Und dieses Porträt glich Athos in Beziehung auf gewisse Linien. Es lag eine Familienähnlichkeit darin, aus der sich erkennen ließ, dass dieser vornehme Mann, ein Ritter der Orden des Königs, sein Vorfahre war. Eine Lade endlich von prachtvoller Goldschmiedsarbeit, mit demselben Wappen verziert wie der Degen und das Porträt, bildete einen Kaminaufsatz, der gewaltig von der übrigen Ausstattung abstach. Athos trug den Schlüssel dieser Lade stets bei sich, aber eines Tages öffnete er sie vor Porthos, und dieser hatte Gelegenheit, sich zu überzeugen, dass die Lade nur Briefe und Papiere enthielt. Liebesbriefe und Familienpapiere ohne Zweifel. Porthos hatte eine geräumige Wohnung von äußerst prunkvollem Aussehen in der Rue du Vieux Colombier. So oft er mit einem von seinen Freunden an seinen Fenstern vorüberkam, an deren einem Mousqueton stets in großer Livree stand, hob Porthos den Kopf und die Hand in die Höhe und sagte: »Hier ist meine Wohnung.« Aber nie fand man ihn zu Hause, nie lud er jemand ein, mit ihm hinaufzusteigen, und niemand konnte sich einen Begriff davon machen, welche wirkliche Reichtümer diese prunkvolle Außenseite in sich schließen dürfte. Aramis hatte eine kleine Wohnung, bestehend aus einem Ankleidezimmer, einem Speisezimmer und einem Schlafzimmer. Das letztere lag, wie die ganze Wohnung, im Erdgeschoss und ging auf einen frischen, grünen, schattigen und für die Augen der Nachbarschaft undurchdringlichen kleinen Garten. Von D'Artagnan wissen wir, wie er wohnte, und wir haben bereits mit seinem Lakai, Meister Planchet, Bekanntschaft gemacht. D'Artagnan war von Natur sehr neugierig, wie alle Leute, die den Intrigengeist besitzen, und gab sich alle Mühe, um zu erfahren, wer Athos, Porthos und Aramis genau genommen wären. Denn unter diesen Kriegsnamen verbarg jeder von den jungen Leuten seinen wahren adeligen Namen, Athos besonders, indem man auf eine Meile den hochgeborenen Mann erkannte. Er wandte sich also an Porthos, um Auskunft über Athos und Aramis zu erhalten, und an Aramis, um Porthos kennenzulernen. Leider wusste Porthos von dem Leben seines schweigsamen Kameraden selbst nicht mehr, als was zufällig und von ferne her davon bekannt geworden war. Man sagte, er habe furchtbares Unglück in seinen Liebesangelegenheiten gehabt. Ein schändlicher Verrat habe das Leben dieses trefflichen jungen Mannes auf immer vergiftet. Worin bestand dieser Verrat? Niemand wusste es. Was Porthos betrifft, so konnte man sein Leben, abgesehen von seinem wahren Namen, den wie die seiner beiden Kameraden nur Herr von Treville wusste, leicht kennenlernen. Durch ihn, den eiteln, indiskreten, schaute man wie durch einen Kristall. Die Nachforschung nach seinen Verhältnissen würde nur dadurch irregeleitet worden sein, wenn man alles Gute, was er von sich selbst sagte, geglaubt hätte. Aramis sah aus, als ob er kein Geheimnis besäße, während er von Mysterien vollgepropft war. Er antwortete wenig auf die Fragen, die man über andere an ihn richtete, und wusste geschickt, denjenigen auszuweichen, welche seine Person betrafen. Als ihn D'Artagnan eines Tages lange über Porthos ausgeforscht und von ihm das Gerücht von dem Glücke des Musketiers bei einer Prinzessin erfahren hatte, wollte er auch wissen, wie es mit den Liebeshändeln desjenigen stünde, mit dem er sich unterhielt. »Und ihr, mein lieber Gefährte«, sagte er, »ihr, der ihr von Baroninnen, Gräfinnen, Prinzessinnen anderer sprecht?« »Um Vergebung«, unterbrach ihn Aramis. »Ich habe gesprochen, weil Porthos selbst davon spricht, weil er alle diese schönen Dinge vor mir ausgeschrien hat. Aber glaubt mir, mein lieber Herr d'Artagnan, wenn ich es aus einer anderen Quelle wüsste oder wenn er es mir anvertraut hätte, so gäbe es für ihn keinen verschwiegeneren Beichtvater als ich bin.« »Ich zweifle nicht daran«, erwiderte d'Artagnan, »aber es scheint mir, ihr habt euch selbst mit den Wappen sehr vertraut gemacht, was ein gewisses Taschentuch beweist, dem ich die Ehre eurer Bekanntschaft zu danken habe.« Aramis ärgerte sich diesmal nicht, sondern er nahm seine bescheidenste Miene an und antwortete mit rührendem Tone: »Vergesst nicht, mein Lieber, dass ich der Kirche angehören will und alle weltlichen Veranlassungen fliehe. Das Taschentuch, welches ihr gesehen habt, ist nicht mir anvertraut worden, sondern einer von meinen Freunden vergaß es bei mir. Ich musste es zu mir nehmen, um sie nicht zu kompromittieren, ihn und die Dame, die er liebt. Ich, was mich betrifft, ich habe keine Geliebte und will keine haben und folge hierin dem sehr vernünftigen Beispiel von Athos, welcher ebenfalls keine hat. Aber den Teufel! Ihr seid nicht Abb, solange ihr die Musketierkasacke tragt. Musketier ad interim, mein Lieber, wie der Kardinal sagt. Musketier wider meinen Willen, aber glaubt mir, im Herzen geistlicher. Athos und Porthos haben mich, um mich zu beschäftigen, da hineingeschoben. Im Augenblick, wo ich ordiniert werden sollte, hatte ich eine kleine Streitigkeit mit, aber das interessiert euch nicht und ich raube euch eine kostbare Zeit.« »Im Gegenteil, das interessiert mich sehr«, rief D'Artagnan, »und ich habe in diesem Augenblicke durchaus nichts zu tun.« »Wohl, aber ich muss mein Brevier beten«, antwortete Aramis, »sodann einige Verse machen, welche Madame de Guillon von mir verlangt hat. Ferner muss ich mich nach der Rue Saint-Honoré begeben, um Schminke für Frau von Chevreuse zu kaufen. Ihr seht, mein lieber Freund, dass, wenn ihr auch keine Eile habt, ich doch sehr bedrängt bin.« Nach diesen Worten reichte Aramis seinem jungen Gefährten freundlich die Hand. D'Artagnan war nicht imstande, mehr über seine drei neuen Freunde zu erfahren, so sehr er sich auch Mühe gab. Er entschloss sich also, für die Gegenwart alles zu glauben, was man von ihrer Vergangenheit sagte, mit der Hoffnung, in der Zukunft sicherere und umfassendere Nachrichten zu erhalten. Einstweilen betrachtete er Athos als einen Achilles, Porthos als einen Ajax und Aramis als einen Joseph. Übrigens führten die vier jungen Leute ein lustiges Leben. Athos spielte, aber stets unglücklich. Er entlehnte indessen nie einen Sou von seinen Freunden, obgleich ihnen seine Börse stets zu Diensten stand. Und wenn er auf Ehrenwort gespielt hatte, ließ er seinen Gläubiger um 6 Uhr am anderen Morgen wecken, um ihm seine Schuld vom vorhergehenden Abend zu bezahlen. Porthos gab starke Leidenschaften kund. An Tagen, wo er gewann, war er übermütig und freigebig, und wenn er verlor, verschwand er völlig auf mehrere Tage, wonach er mit bleicher Miene und langen Zügen, aber mit Geld in den Taschen wieder zum Vorschein kam. Aramis spielte nie. Er war der schlimmste Musketier und der abscheulichste Tischgesellschafter, den man sich denken konnte. Er hatte stets etwas zu arbeiten. Mitten in einem Mahle, wenn jeder in der Aufregung des Weines und der Wärme des Gespräches glaubte, man hätte wenigstens noch 2 bis 3 Stunden bei Tische zu bleiben, schaute Aramis zuweilen auf seine Uhr, erhob sich mit einem anmutigen Lächeln und beurlaubte sich von der Gesellschaft, um, wie er sagte, zu einem Kasuisten zu gehen, mit dem er eine Zusammenkunft verabredet hätte. Ein andermal kehrte er nach seiner Wohnung zurück, um eine These zu schreiben, und bat seine Freunde, ihn nicht zu stören. Athos aber lächelte mit dem schwermütigen Lächeln, das so gut zu seinem schönen Gesichte stand, und Porthos trank und schwur, aus Aramis würde nie etwas anderes als ein Dorfpfarrer werden. Planchet, der Diener von D'Artagnan, ertrug das Glück auf eine vortreffliche Weise. Er erhielt 30 Sou täglich und kam einen Monat lang heiter wie ein Dompfaffe und sehr freundlich gegen seinen Herrn zurück. Als ein entgegengesetzter Wind auf das Hauswesen der Rue des Fossoyeurs zu blasen anfing, das heißt, als die 40 Pistolen von König Ludwig dem 13. verzehrt oder wenigstens beinahe verzehrt waren, stimmte er Klagen an, welche Athos ekelhaft, Porthos unschicklich und Aramis lächerlich fand. Athos riet D'Artagnan, den Burschen zu entlassen. Porthos wollte, dass man ihn zuvor abprügle, und Aramis behauptete, ein Herr dürfe nur die Komplimente anhören, die man ihm sage. »Das könnt ihr leicht behaupten«, erwiderte D'Artagnan. »Ihr, Athos, der ihr stumm mit Grimaud lebt, ihm zu sprechen verbietet und folglich nie schlimme Worte mit ihm wechselt. Ihr, Porthos, der ja einen prachtvollen Haushalt führt und für euren Diener Mousqueton ein Gott seid. Und ihr, endlich, Aramis, der ihr, stets mit euren theologischen Studien beschäftigt, eurem Diener Bazin, einem frommen, religiösen Menschen, die tiefste Ehrfurcht einflößt. Aber ich, der ich ohne Mittel und ohne einen bestimmten Stand bin, ich, der ich nicht Musketier und nicht einmal Garde bin, was soll ich tun, um Planchet Zuneigung, Schrecken oder Achtung einzuflößen? Die Sache ist schwierig, antworteten die drei Freunde. Es ist eine häusliche Angelegenheit. Es ist mit den Bedienten wie mit den Frauen. Man muss sie sogleich auf den Fuß setzen, auf dem sie bleiben sollen. D'Artagnan überlegte und beschloss, Planchet provisorisch braun und blau zu prügeln, was mit der Gewissenhaftigkeit ausgeführt wurde, welche D'Artagnan in allen Dingen beobachtete. Nachdem er ihn gehörig abgewamst hatte, verbot er ihm, seinen Dienst ohne seine Erlaubnis zu verlassen. »Denn«, fügte er bei, »denn die Zukunft kann mir nicht entgehen. Ich erwarte mit Bestimmtheit bessere Zeiten. Dein Glück ist also gemacht, wenn du bei mir bleibst, und ich bin ein zu guter Herr, um deinem Glücke durch Genehmigung des Abschieds, den du von mir verlangst, im Wege zu stehen.« Diese Handlungsweise flößte den Musketieren große Achtung vor der Politik D'Artagnans ein. Planchet wurde ebenfalls von Bewunderung ergriffen und sprach nicht mehr vom Gehen. Das Leben der vier jungen Leute war ein gemeinschaftliches geworden. D'Artagnan, der keine Gewohnheit hatte, da er von seiner Provinz ankam und mitten in eine ihm ganz neue Welt fiel, nahm alsbald die Gewohnheiten seiner Freunde an. Man stand gegen 8 Uhr morgens im Winter und gegen 6 Uhr im Sommer auf, holte bei Herrn von Treville das Losungswort und erkundigte sich zugleich nach dem Stand der Angelegenheiten. D'Artagnan, obgleich er kein Musketier war, tat den Dienst mit einer rührenden Pünktlichkeit. Er war stets auf der Wache, weil er stets demjenigen von seinen drei Freunden, welcher seine Wache bezog, Gesellschaft leistete. Man kannte ihn im Hotel der Musketiere und jeder behandelte ihn als einen guten Kameraden. Herr von Treville, der ihn mit dem ersten Blicke gewürdigt hatte und eine wahre Zuneigung für ihn fasste, empfahl ihn beständig dem König. Die drei Musketiere liebten den jungen Kameraden ungemein. Die Freundschaft, welche diese vier Menschen verband, und ihr Bedürfnis, sich 3 bis 4 Mal täglich zu sehen, sei es wegen eines Duells, sei es in Geschäften oder wegen einer Lustpartie, machten, dass sie sich unablässig nachliefen wie Schatten. Und man begegnete den Unzertrennlichen immer, wie sie sich vom Luxembourg nach der Place Saint-Sulpice oder von der Rue du Vieux Colombier nach dem Luxembourg suchten. Mittlerweile gingen die Versprechungen des Herrn von Treville ihren Gang. An einem schönen Morgen befahl der König dem Herrn Chevalier des Essarts, D'Artagnan als Kadett in seine Gardenkompanie aufzunehmen. Seufzend zog D'Artagnan dieses Gewand an, das er um den Preis von 2 Jahren seines Lebens gegen die Musketierkasacke vertauscht hätte. Aber Herr von Treville versprach diese Gunst nach einem Noviziat von 2 Jahren, das sich indessen abkürzen ließ, wenn sich für D'Artagnan eine Gelegenheit darbot, dem König einen Dienst zu leisten oder eine glänzende Waffentat auszuführen. D'Artagnan beruhigte sich bei diesem Versprechen und trat schon den anderen Tag seinen Dienst an. Nun war es an Athos, Porthos und Aramis, mit D'Artagnan die Wache zu beziehen. Die Kompanie des Herrn Chevalier des Essarts bekam also 4 Mann statt eines einzigen an den Tagen, wo D'Artagnan Dienst hatte. Ende von Abschnitt 7. Gelesen von Fini im Oktober 2025.